können Tiere am besten überleben? Entscheidend für das Überleben in der Natur ist, ob Tiere in ihrer Umwelt einen guten Platz finden. Nischen nennen die Wissenschaftler die Lebensräume, in denen sich die Tierarten behaupten müssen. Eine gute Nische muss ein paar Bedingungen erfüllen. Es muss genug zu essen geben. Das Klima muss stimmen. Und die Fressfeinde dürfen nicht zu gefährlich sein. An den pflanzenfressenden Dinos kann man sehen, wie man eine gute Nische findet und verteidigt. Als die Beutetiere weniger wurden, probierten die Dinos eine riesige neue Nahrungsquelle aus, die Pflanzen und Bäume, denen sie regelrecht hinterherwuchsen. Dann entwickelten sie, als die Räuber auftauchten, auch noch eine Strategie, sich gegen die Feinde zu wehren. Sie taten sich zusammen. In der Herde hielt ein Tier Ausschau und warnte die anderen, wenn ein Jäger sich näherte. Gemeinsam wehrten die Kolosse dann mit ihren mächtigen Schwänzen den Räuber ab. Andere Tiere haben andere Strategien, um ihren Feinden zu entkommen. Manche können sich gut verstecken, andere verändern ihre Farbe wie die Chamäleons oder legen sich stachelige Panzer zu wie die Stegosaurier. Wieder andere können einfach gut weglaufen wie die Hasen. Auch die Jäger haben natürlich ihre Strategien. Manche liegen auf der Lauer und fallen plötzlich über ihre Opfer her. Andere jagen sie so lange, bis sie aufgeben. Aber es gibt in der Natur nur eine bestimmte Menge von Strategien und jede Tierart muss die richtige finden. Eine Strategie, die sich für alle eignen würde, gibt es nicht. Die Natur funktioniert, weil sich die verschiedenen Strategien ergänzen. Die Jäger brauchen Beutetiere, sonst müssten sie verhungern. Und die Beutetiere brauchen Jäger, damit sie sich nicht zu sehr vermehren. Eine ideale Überlebensstrategie gibt es also nicht. Wenn man sich anschaut, welche Tierarten besonders lange überleben, kann man allerdings ein paar Trends feststellen. So setzen sich in der Tierwelt eher die Generalisten durch, die Alleskönner, die sich gut anpassen und beim Fressen nicht sehr wählerisch sind. Ein Vorteil fürs Überleben ist es auch, sich auf der Erde ein ruhiges Eckchen zu suchen, in dem sich die Umweltbedingungen nicht besonders oft ändern. In der Tiefsee zum Beispiel lebt bis heute ein Fisch, den es schon seit 400 Millionen Jahren gibt, der Quastenflosser. Und noch einen Trend gibt es. Die Größe. Praktisch alle Arten wachsen im Lauf der Zeit. So war es bei den Dinos, so war es auch bei Bären oder Pferden oder Menschen. Allzu groß dürfen die Tiere aber nicht werden, sonst werden sie unbeweglich, können sich nicht mehr verstecken und finden nicht genug Futter, um ihren mitwachsenden Hunger zu stillen. Neue Tierarten entstehen immer an einem abgeschlossenen Ort, einer Insel oder einem von Bergen umgebenen Tal. So ein Ort ist für die Natur wie ein Versuchslabor. Wenn ein Lebewesen zufälligerweise mit einem neuen Einfall der Natur auf die Welt kommt, zwei besonders langen Ohren beispielsweise oder einem extrem abschreckenden Mundgeruch, kann es dieses Merkmal an seine Kinder vererben. In einer großen, weit zerstreuten Gruppe würde sich das Merkmal bald verlieren. In einer kleinen, abgeschlossenen Gruppe aber, in der sich die Tiere öfter sehen, paaren sie sich auch öfter. So wird der Einfall der Natur, wenn er etwas taugt, schnell von allen übernommen und verbessert. Das Ganze funktioniert nach dem Prinzip Versuch und Irrtum. Ist der Mundgeruch zu extrem, schreckt er möglicherweise nicht nur Feinde ab, sondern auch den gewünschten Liebespartner.